Boss, you know we finally here, right? Well, we... It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's live again, it's live again, it's live again, it's live again. Twin soul, fire the shot.

Your phone's off, you don't talk, you're silent and lip locked. There's something you don't want me to know. Lying to my face, told me she was a friend. Saturday night and you're at it again. Keep pulling this shit, you're pushing me close to the edge. You turn me to a psycho. Looking for some dirt in your old phone. Talking to the girls that you might know. Never really gonna be the type though. You turn me to a psycho. I can sleep when I'm alone. Leave the light on since you're gone. Oh no, will I always be stuck on my pillow? Middle of the bed, so hard to forget. Crying on your worn-out sweater. Took my heart and left, ripped it out my chest. What if you were doing better? I don't know how to be on my own now. How did you turn this bed into a ghost town? I can't sleep when I'm alone. Leave the light on since you're gone. Oh no, will I always be stuck on my pillow? I still feel you in my bones. Every night you take control. Oh no, will I always be stuck on my pillow? Sheets, sunny memories. You and I were good together. Made out on the streets, up in Venice Beach. Thinking we could last forever. I don't know how to be on my own now. How did you turn this bed into a ghost town? I can sleep when I'm alone. Leave the light on since you're gone. Oh no, will I always be stuck on my pillow? Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep? libertine, summer nights and the libertines, never growing up. I'll take with me the Polaroids and the memories, but you know I'm gonna leave behind the worship of ist Marvin. Und ihr kennt auch diese ganzen geilen Filter auf Instagram, oder? Naja, die das Gesicht noch schöner, jünger und glowiger aussehen lassen. Würdet ihr soweit auch im Real Life gehen? Naja, würdet ihr irgendwas an eurem Gesicht machen lassen oder an eurem Körper? Botox gegen Stirnfalten, Brustimplantate, Lippen aufspritzen. Findet ihr Beauty-OPs, Beauty-Eingriffe? Okay. Sag uns deine Meinung in der Sputnik-App. Gemeinsam mit Promis, Expertinnen, Experten und dir machen wir Deutschlands ersten Mitmach-Podcast. Ganz easy, du bist mittendrin per Sprachnachricht. Deine Meinung. In dieser Woche Frage an euch, Beauty-Eingriffe, Beauty-OPs. Ist das okay? Geht das klar? Jetzt in der Sputnik-App. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Belly of Tea. The winds blew up her bow, dipped down below. My bully boys blow. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. In may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tide is done, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale sail came up and caught her. Hands to the side, harping and fought her when she dived down low. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. Believe it, maybe I'm dramatic, I don't want

Probably Every pure intention ends when the good times start.

Plötzlich in Hawaii, ja. Ganz egal, was geht, du bist immer mit dabei, ja. Immer mit dabei, vergesst die Zeit, dann ist egal, ja. Mit dir ganz allein, denn alles steckt nur in uns zwei, ja. Will ich hier und jetzt, denn ja, der Rest fühlt sich nicht echt an. Krieg niemals genug von dir. Hör dich jede Nacht, hör dich jeden Tag, ich bin nicht viel da, doch vergesst nicht, wie du lachst. Seh alles verschwommen, freu mich auf, was kommt. Es gibt keine Regeln, wo wir sind, sind wir willkommen. Baby, wie ein Traum, ich will bleiben, nicht gehen. Alles wiederholt sich wie die Songs auf Replay. Ich weiß, es ist nicht leicht, wir sind viel unterwegs. Deine Liebe macht zwar krank, aber ist schon okay. Baby, wie ein Traum, ich will bleiben, nicht gehen. Alles wiederholt sich wie die Songs auf Replay. Ich weiß, es ist nicht leicht, wir sind viel unterwegs. Deine Liebe macht zwar krank. Aber ist schon okay. Du bist hier, ich bin down, ja. So high. Alles fühlt sich wie ein Traum an. Oh man. Girl, connect bitte auf einem anderen Level. Vielleicht ist das der Grund, warum ich ständig an uns denke. Bin wie besessen. Babe, deine Lippen so soft. Ich brauche kein Zuhause, weil deine Wärme mein Home ist, yeah. Tattoo wie mit einem Namen auf die Lips, hey. Da, wo immer ich bin, freu mich auf, was kommt. Denn es gibt keine Regeln, wo wir sind, sind wir willkommen, yeah. Baby, wie ein Traum, ich will bleiben, nicht gehen. Alles wiederholt sich wie die Songs auf Replay. Ich weiß, es ist nicht leicht, wir sind viel unterwegs. Deine Liebe macht zwar krank, aber ist schon okay. Baby, wie ein Traum, ich will bleiben, nicht gehen. Alles wiederholt sich wie die Songs auf Replay. I saw you dancing in Sputnik, Hack und Wach. Mit Vanni van Morgen. Tauziehen? Jo, gab's. Tabakweit spucken? Auch. Aber war das auch mal eine olympische Disziplin? Murmeln sortieren. Murmeln? Nach was? Nach Größe? Nach Farbe? Nach Größe. Nach Reinheitsgrad? Weiß ich nicht, gibt's das bei Murmeln? Mit Sicherheit. Nee, das ist auch richtig. Hat's auch nie gegeben, Murmeln sortieren. Aber ich finde, sollte man vielleicht mal machen. 100 Pro gibt's auch da Menschen, die das einfach angucken würden, weil... Erschlägst du gerade eine Mücke? Ja, hier fliegt eine Mücke rum. Es tut mir leid, aber die kann hier nicht überleben. Das wäre dieses Jahr tatsächlich aber auch eine olympische Disziplin bei so vielen Mücken. Mücken erschlagen. Ja, ich gehe mal jagen. Sputnik, Tag und Wach. Mit Vanni van Morgen. Morgen wieder. Ab 6.